Apostelgeschichte, Kapitel 24. Über 5 Tage zog hinab der Hohepriester Ananias mit den Ältesten und mit dem Redner Tertullus, die erschienen vor dem Landpfleger wieder Paulus. Da er aber herbeigerufen ward, fing an, Tertullus zu verklagen und sprach, dass wir in großem Frieden leben unter dir und viel redliche Taten diesem Volk widerfahren durch deine Vorsichtigkeit, allerteuerster Felix, das nehmen wir an alle Wege und allenthalben mit aller Dankbarkeit. Auf dass ich aber dich nicht zu lange aufhalte, bitte ich dich, du wollest uns kürzlich anhören nach deiner Gelindigkeit. Wir haben diesen Mann gefunden schädlich, und der Aufruhr erreget allen Juden auf dem ganzen Erdboden, und einen Vornehmsten der Sekte der Nazarener, der auch versuchet hat, den Tempel zu entweihen, welchen wir auch griffen und wollten ihn gerichtet haben nach unserem Gesetz. Aber Lysias, der Hauptmann, unterkam das und führete ihn mit großer Gewalt aus unseren Händen und hieß seine Verkläger zu dir kommen, von welchem du kannst, so du es erforschen willst, dich des alles erkundigen, um was wir ihn verklagen. Die Juden aber redeten auch dazu und sprachen, es verhielte sich also. Paulus aber, da ihm der Landpfleger winkete zu reden, antwortete, dieweil ich weiß, dass du in diesem Volk nun viele Jahre ein Richter bist, will ich unerschrocken mich verantworten. Denn du kannst erkennen, dass nicht mehr denn 12 Tage sind, dass ich bin hinauf gen Jerusalem kommen, anzubeten. Auch haben sie mich nicht gefunden im Tempel mit jemand reden oder einen Aufruhr machen im Volk, noch in den Schulen, noch in den Städten. Sie können mir auch nicht beibringen, dass sie mich verklagen. Das bekenne ich aber dir, dass ich nach diesem Wege, den sie eine Sekte heißen, diene also dem Gott meiner Väter, dass ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten, und habe die Hoffnung zu Gott, auf welche auch sie selbst warten, nämlich dass zukünftig sei die Auferstehung der Toten, beide der Gerechten und Ungerechten. In demselbigen Jahr aber übe ich mich zu haben ein unverletzt Gewissen, allenthalben beide, gegen Gott und die Menschen. Aber nach vielen Jahren bin ich kommen und habe ein Almosen gebracht meinem Volk und Opfer. Darüber fanden sie mich, dass ich mich reinigen ließ im Tempel ohne allen Rumor und Getümmel. Das waren aber etliche Juden aus Asien, welche sollten hie sein vor dir und mich verklagen, so sie etwas wider mich hätten. Oder lass diese selbst sagen, ob sie etwas Unrechtes an mir gefunden haben, dieweil ich stehe vor dem Rat. Ohne um des einigen Worts willen, da ich unter ihnen stund und rief, über der Auferstehung der Toten werde ich von euch heute angeklaget. Da aber Felix solches hörete, zog er sie auf, denn er wusste fast wohl um diesen Weg und sprach, wenn Lysias, der Hauptmann, herabkommt, so will ich mich eures Dinges erkundigen. Er befahl aber dem Unterhauptmann, Paulus zu behalten und lassen Ruhe haben, und niemand von den Seinen wären, ihm zu dienen oder zu ihm zu kommen. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seinem Weibe Drusilla, die eine Jüdin war, und forderte Paulus und hörete ihn von dem Glauben an Christum. Da aber Paulus redete von der Gerechtigkeit und von der Keuschheit und von dem zukünftigen Gerichte, erschrak Felix und antwortete, »Gehe hin auf diesmal, wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich herlassen rufen.« Er hoffte aber daneben, dass ihm von Paulus sollte Geld gegeben werden, dass er ihn losgebe. Darum er ihn auch oft fordern ließ und besprach sich mit ihm. Da aber 2 Jahre um waren, kam Portius Festus an Felix statt. Felix aber wollte den Juden eine Wohltat erzeigen und ließ Paulus hinter sich gefangen.